Deutsche Welle. Kalenderblatt. 14. Oktober 1974. IKEA kommt nach Deutschland. Der erste IKEA-Markt in Deutschland wurde in Eching bei München eröffnet. Nur gut 3 Dutzend Produkte gab es damals. Heute sind es 11.000 Artikel. IKEA ist schlicht die Abkürzung für den Gründer, den schwedischen Kaufmann Ingvar Kamprad aus Älmtared in Agunared. Abgekürzt IKEA. Als das Geschäft in Deutschland startet, ist es in Skandinavien bereits seit 15 Jahren erfolgreich. Gestartet als Versandhaus für Wäscheklammern, Bleistifte und Streichhölzer, war IKEA zum Möbelhaus avanciert, das die Käufer ihre Möbel selbst abholen ließ. So sollte es auch in Deutschland gehen. Rolf Witthaus, 1974 war er gerade 27, dachte aber: Das klappt nie. Möbel verkaufen wie Butter, Eier und Käse. Das klappt in Deutschland nicht. Doch es klappte. Immer mehr Artikel finden immer mehr Kunden. Seit 1974 entstanden insgesamt 24 IKEA-Einrichtungshäuser in Deutschland. Hier sorgen 7.000 der insgesamt 44.000 Mitarbeiter weltweit für den größten Umsatzanteil des Unternehmens. Deutschland, IKEA-Land im Schraubfieber. Die Möbel zum Selberbauen sorgen anfangs für beißenden Spott. Da heißt es: legal, illegal, IKEA-Regal. Der Grund: die anfängliche Minderqualität und Schwierigkeiten mit den gezeichneten Bauanleitungen ohne Text. In all den Jahren gab es nur einen wirklichen Firmenskandal. Ausgerechnet beim Regalklassiker Billy wurden Ausdünstungen von Formaldehyd festgestellt. Eine Rückrufaktion und eine Produktionsänderung verhinderte Schlimmeres. Ohnehin war Mitte der 80er Jahre schon das Angebot hochwertiger und breiter. Es gab schon erste Arbeitszimmer und Kücheneinrichtungen sowie Accessoires. Einen richtigen Ladenhüter hätte es nie gegeben, meint Filialleiter Lutz Herbst. Wir haben zum Beispiel, das ist viele Jahre her, haben wir ein Bohle-Servi gehabt. Das war so schrill in den Farben, da haben wir gedacht, das kann nicht gut gehen. Aber die Farben waren wieder so schrill, dass sie schon wieder trendig waren und die Leute haben uns das Zeug abgekauft wie geschnitten Brot. Ein großer Teil des Aufstiegserfolges von IKEA in Deutschland wird dem guten Betriebsklima zugeschrieben. In den flachen Firmenhierarchien dürfen Mitarbeiter ausdrücklich Fehler machen, so Firmengründer Ingvar Kamprad gegenüber den deutschen Mitarbeitern. Das ist auch eine Sache von Ingvar, der gesagt hat, also wer keine Fehler macht, der arbeitet auch nicht. Neben der gezielten Mitarbeiterförderung hat sich IKEA Deutschland in 25 Jahren im Umweltschutz stark gemacht. Holz überwiegend aus Spezialforstungen verwendet. Der größte Kraftakt, die Eroberung des Marktes in Ostdeutschland nach der Wiedervereinigung, gelingt in nur 2 Jahren. IKEA war schon vor der Maueröffnung bekannt. Die Angebotskataloge wurden eingeschmuggelt und gelesen, obwohl man nichts erwerben konnte. Nein, man konnte damit nichts anfangen, aber man konnte sich Einrichtungsideen daraus entnehmen. Und die Leute in Ostdeutschland sind sehr erfindungsreich gewesen und haben aus kleinen Dingen Goldstaub gemacht. IKEA sei inzwischen Philosophie. Modernes, unkompliziertes Wohnen, die Entdeckung von Lebenswelten und Umständen, heißt es in einer Firmenbroschüre. Solche Aussagen interessieren die Käufer nicht. Was bindet sie? Gar nichts, nur der Preis. Das Design ist einigermaßen in Ordnung. Preis und Design. Der wahre Erfolg der letzten 25 Jahre beruht auf firmeneigenen Designern und auf eigener Produktion. Für einen Schrank werden zum Beispiel weltweit auf 4 Jahre Kapazitäten in Millionenauflage geblockt. Da kann dann kaum jemand mithalten. Filialleiter Lutz Herbst. Als wir in Deutschland eingestiegen sind, waren wir der Lieferant für die Studenten, für die 68er-Generation. Aber diese Generation hat IKEA die Treue gehalten. Heute sind es namhafte Rechtsanwälte, heute sind es Politiker. Aber sie erinnern sich genau noch an IKEA und kommen bei uns einkaufen. Aber vom Konzept her hat sich nicht sehr viel geändert. Der wichtigste Mitarbeiter ist immer noch der Kunde. Selber mitnehmen, selber aufbauen, das hat sich nie geändert und das wird sich auch nicht ändern.